Doch etwas ist ganz wichtig. Wir müssen die Dinge nicht ausschließlich unter dem Gesichtspunkt von Zuneigung und Abneigung fühlen. Wir können sie auch einfach so fühlen, wie sie sind. Wenn ich das Blau des Himmels fühle, zwingt mich nichts, es zu mögen oder es nicht zu mögen. Bei einer dreibeinigen Katze, die sich auf unsere Veranda verirrt hat, ist es ebenso. Fühl einfach das Katzenhafte der Katze. Aber meist tun wir das nicht. Wir fühlen unsere Zuneigung und Abneigung viel stärker als die Dinge selbst. Der dritte Teil des Kandamusters wird meist Impuls genannt. Wir reagieren impulsiv auf alles in unserer Welt. Und unsere Impulsreaktion auf etwas, auf das, mit anderen Worten, hängt von unserem Gefühl diesem das gegenüber ab. Wenn wir es mögen, wollen wir es haben. Wenn wir es nicht mögen, wollen wir es los sein. So einfach ist das. Den vierten Teil des Musters bilden die begrifflichen Interpretationen, die wir allem im Leben geben. In jedem Augenblick interpretieren, beurteilen, taxieren, prüfen wir, was uns begegnet. Menschen, Cafés, Filme, Musik, einfach alles. Wahrnehmungen werden nach den komplexen philosophischen, psychologischen und praktischen Denkstrukturen kategorisiert und benannt, die wir aus früheren Erfahrungen gewonnen haben und die uns zur Gewohnheit geworden sind. Was hier auf der Ebene von Sprache und Begriffen passiert, ist immer noch nicht bewusst. Diese Ebene besteht aus einem weit gespannten Netz aus Assoziationen und Denkstrukturen. Zuträglich und abträglich, religiös und weltlich, alle unsere Annahmen, Meinungen und Vorurteile, denen wir unsere Erfahrung halb bewusst, halb automatisch zuordnen. Der fünfte Skanda schließlich, der fünfte Teil dieses Wiederholungsmusters, das unsere Erfahrung ausmacht, ist das Bewusstsein. Von dieser Ebene des Bewusstseins geht ein ständiger Strom von Gedanken und bewussten Wahrnehmungen aller Art aus. Das können Gedanken über Wahrnehmungen sein, dies ist eine rote Blume, oder auch tiefschürfende philosophische Gedanken, schwerelose, unstete Gedanken, flüchtige Erinnerungen, plötzlicher Heißhunger auf etwas und so weiter. Aber all das ist so verbunden, dass unser Gefühl einer festgefügten, sicheren, verständlichen Welt aus jedermann verständlichen Dingen und Zusammenhängen und allem, was noch dazu gehört, stets gewahrt bleibt. Aufgrund dieses Gedankenstroms, der alle früheren Stadien überlagert und verfestigt, bemerken wir in unserer Alltagserfahrung die Einzelheiten der Wahrnehmung normalerweise nicht. Wir bemerken das Einsetzen und Enden eines Augenblicks der Erfahrung nicht, sondern der Strom der Gedanken gibt uns ein Gefühl der Stetigkeit unserer Erfahrung. Es gibt kaum Lücken, kaum Andeutungen, dass da auch Frische und Offenheit möglich wären. Um dir ein Beispiel zu geben, wie diese Musterbildung abläuft. Stell dir einen Säugling vor, ein noch ganz kleines Mädchen, wie es in seine Welt hineinwächst. Anfangs empfindet es noch keinerlei Trennung zwischen sich und der Welt. Dann spürt es allmählich, dass es einen Körper hat, der nicht ganz dasselbe ist wie andere Dinge. Es reagiert positiv oder negativ auf diese Dinge. Später lernt es Dinge, die ihm gefallen, zu ergreifen und festzuhalten, während es andere, die es nicht mag, von sich fernzuhalten versucht. Dabei hat es aber noch keinen Namen für all diese Dinge. Allmählich lernt es auch die Namen der Dinge und was sie ihm bedeuten. Es fängt an zu denken. Schließlich, mit etwa 3 Jahren, wird ihm seine eigene Individualität bewusst, seine Identität als Person. Da siehst du das Werk der 5 Skandas. Das ist eine stark vereinfachte Darstellung unseres Hineinwachsens in die Welt. Aber selbst wenn wir mehr in die Einzelheiten gingen, wir würden überall das gleiche Muster finden, nur in kleinerem Maßstab. In dieser von buddhistischen Meditationsmeistern stammenden Beschreibung der Muster unserer Erfahrung finden sich nun viele Übereinstimmungen mit der wissenschaftlichen Sicht der Wahrnehmung. Auch Wissenschaftler sehen, genau wie Buddhisten, dass positive und negative Gefühlsreaktionen, Impulshandlungen, Interpretationen und Beurteilungen häufig ohne Beteiligung des Bewusstseins ablaufen. Emotion und Interpretation bestimmen mit, und meist ohne, dass du etwas davon bemerkst, was für eine Welt dein Körpergeist dir präsentiert. Das ist einigermaßen leicht einzusehen, wenn wir darauf hingewiesen werden. Aber in unserem täglichen Tun vergessen wir das so gut wie immer und gehen einfach davon aus, dass alles, was wir wahrnehmen, wirklich da ist. Wir glauben, in einer unmittelbar realen Welt zu leben und handeln auch so. In den letzten Briefen habe ich dir gezeigt, dass dem einfach nicht so ist. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Denn sollte es dir in irgendeiner konkreten Situation doch einmal gelingen, dich an diese einfache Tatsache zu erinnern, dann wirst du wissen, dass du da bist und dies deine Welt ist. Die Welt, die du wahrnimmst, ist nicht einfach da, sondern ist eine Beziehung zwischen dir und dem, was da ist. Hast du Verachtung im Herzen, wird auch deine Welt voller Verachtung sein. Hast du Liebe im Herzen, ist auch deine Welt liebevoll. Deutest und empfindest du die Welt als tot, stirbt sie. Fühlst du sie als etwas Lebendiges, lebt sie.